ein Volk, gibt es ein Volk, das mehr Kraft hat bewiesen, das mehr hinab von seinem Lohn, das für die Freiheit auch anderer Völker tapferer Stritt.